12. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachtsgesang von Johann Gottfried Herder. Ewig aus des Vaters Herzen, uns geborener Gottessohn, aller Schöpfung Licht und Leben, aller Sünder Gnadenthron, den Gefangenen ein Erretter und den Streitern ew'ger Lohn. Kommst du endlich auf die Erde, den so lang der Väter Herz sah und freute sich, erhob sich noch im Tode himmelwärts, dich zu fassen, dich zu ziehen, früher schon in unsern Schmerz. Kommst du endlich, und es schlummert rings um dich dein Volk und Land. Nacht ist weit umher, und Hirten, armen Hirten wird bekannt, wer du bist, und hoch in Lüften wird dein himmlisch Reich genannt. Ehre sei Gott in den Höhen, Fried auf Erden, aller Welt Heil und Wohlgefallen, segnend Ruhe rings des Himmels Zelt auf den Völkern, und die Völker preisen Gott und ihren Held. Also höre ich Himmelschöre, also seh ich über dir jenen neuen Stern der Ehre. Er ruft Völkern, er ruft mir. Höret's, Völker, hör es, Armer. Gottes Sohn bestrahl ich hier. Ende von Weihnachtsgesang. Aufgenommen von Sonja.